Kundgabe 3954. Empfangen durch Bertha Dudde am 9.01.1947. Gottes Wort. Persönlichste Äußerung seiner selbst. Kein Tod. Ewiges Leben. Es sind Worte des ewigen Lebens, die euch gegeben werden, denn sie kommen aus dem Munde Gottes, der sich euch, seinen Geschöpfen, offenbaren will. Gott aber ist selbst das Leben von Ewigkeit. Ununterbrochen strömet daher auch seine Lebenskraft in die Unendlichkeit. Und sie nimmt Form an in seinen Schöpfungen und als persönlichste Äußerung seiner selbst im Wort. Er selbst spricht zu euch Menschen eine Sprache, die ihr alle verstehen könnt, so euer Herz horchet auf seine Stimme. Und so ihr sie vernehmet im Herzen tönend oder gedanklich, werdet ihr leben und nimmermehr den Tod schmecken in Ewigkeit. Sein Wort ist das Leben selbst, weil es vom ewigen Leben ausgeht. Denn Gott ist von Ewigkeit zu Ewigkeit der unentwegt schaffende Geist, der ohne Unterlass wirkende Schöpfer des Himmels und der Erde. Das heißt, geistiger und irdischer Schöpfungswerke, die sein Leben in sich tragen und seine nie endende Kraft bezeugen. Und so ist auch sein Wort Kraft und muss auch als Kraft wirken in dem, der es aufnimmt, in sein Herz. Und er muss dem Tod entfliehen. Er muss selbst in einen Zustand geraten, wo er unentwegt tätig sein kann, wo er schaffen und beleben kann, weil er von der Kraft Gottes durchflutet ist. Und also habet ihr Menschen einen Kraftquell, einen Lebensborn, aus dem ihr schöpfen könnet, stets und ständig. Und jeder kraftlose Zustand muss euch fremd sein, so ihr euch an dem göttlichen Wort labet. Und ihr werdet keine Schwäche zu fürchten brauchen, weder irdisch noch geistig. Denn Gott selbst spricht durch sein Wort mit euch, und es bedeutet dies erhöhte Kraftzufuhr, so ihr dieser Gnade gewürdigt werdet, so ihr diese Gnade begehret und auf seine Stimme lauschet, die fein und leise in euch ertönet. Ihr werdet leben und nimmermehr den Tod zu fürchten haben. Und Leben bedeutet, Kraftfülle zu besitzen und jeder Anforderung gewachsen zu sein, die an euch gestellt wird, geistig und irdisch. Um körperlich zu leben, müsstet ihr Speise und Trank zu euch nehmen. Euer geistiges Leben aber fordert das Gleiche. Speise und Trank für die Seele. Damit bedenket euch Gott durch sein Wort. Er gibt eurer Seele die Nahrung, die sie erhält und reifen lässet, die aus dem schwachen, kraftlosen Zustand des Todes ihr zu einem freien, kraftvollen Zustand des Lebens verhilft. Er speiset und tränket euch, auf dass ihr lebet. Genießet oft die Speise, die euch vom Himmel geboten wird. Wisset, dass sie das Köstlichste ist, was euch auf Erden geboten werden kann. Esset das Himmelsbrot und trinket von dem lebendigen Wasser und danket dem Vater im Himmel für seine Liebe und Gnade, die er seinen Kindern auf Erden zuwendet. Denn er will, dass ihr lebet in Ewigkeit, dass ihr nicht dem Zustand des Todes verfallet, wo seine Kraft euch nicht berühren kann, weil ihr selbst eure Herzen verschließet. Zum ewigen Leben seid ihr bestimmt, und nur sein Wort kann euch in dieses einführen. Darum nehmet es auf, lasset das Wort selbst zu euch sprechen und seid euch der übergroßen Gnade bewusst, die Gott selbst euch zuwendet, weil er euch liebt von Anbeginn und euch gewinnen will für ewig. Amen.